Der vorübergehende Unionsfrieden ist beendet. Nach dem schlechten Abschneiden der CDU in Mecklenburg-Vorpommern kritisiert CSU-Chef Seehofer wieder die Politik von Bundeskanzlerin Merkel. Seine mehrfache Aufforderung, in der Flüchtlingspolitik den Kurs zu ändern, sei nicht aufgenommen worden, so Seehofer in der Süddeutschen Zeitung. Die Lage der Union sei höchst bedrohlich. Die Menschen wollten diese Berliner Politik nicht, so der CSU-Chef weiter. Hinter dem, wie er sagt, desaströsen Wahlergebnis sieht Seehofer eine Systemkritik. Der bayerische Finanzminister Söder sagte in den ARD-Tagesthemen, man dürfe das deutsche Volk nicht ignorieren. Ein Festhalten am Weiter-so dürfe es nicht geben. Wir brauchen eine Obergrenze. Wir brauchen eine wirksame Kontrolle. Wir müssen endlich wissen, wer sich überhaupt in Deutschland im Land aufhält. Und wir brauchen am Ende der Bürgerkriege auch eine Rückführung vieler Menschen wieder in ihre Heimat. Ihren Forderungskatalog zur Flüchtlingspolitik sowie Eckpunkte zu den Themen Steuern, innere Sicherheit und Rente will die CSU am Sonntag bei einem Koalitionsgipfel im Kanzleramt vorlegen. Dann müsse man sehen, ob man sich mit der CDU einigen könne, so CSU-Chef Seehofer.